Viertes Kapitel. Ich gebe keinen schlichten Pfennig für des Mannes Einsicht ins Schriftstellergewerbe, der nicht versteht, dass die beste ungeschmückte Erzählung von der Welt dicht an die letzte feurige Apostrophe an meinem Onkel Tobi gehängt, dem Gaumen des Lesers schal und lau zugleich vorgekommen sein würde. Deswegen auch machte ich geschwind dem Kapitel ein Ende, ob ich gleich mitten in meiner Geschichte war. Schriftsteller von meinem Schlage haben ein Prinzipium mit den Malern gemein, wo durch eine genaue Ähnlichkeit unser Bildnis weniger gefallen möchte, wählen wir das kleinste Übel und halten es sogar für verzeihlicher, wider die Wahrheit zu verstoßen, als gegen die Schönheit. Alles mit Maßen. Als mein Onkel gegen Ende des dritten Jahres merkte, dass der Parameter und Semiparameter des Kegelschnitts seiner Wunde böse zu schaffen machten, warf er das Studium mit einer Art von Verdruss auf die Seite und legte sich bloß auf den praktischen Teil der Kriegsbaukunst. Das Vergnügen daran überströmte ihn gleich einer zurückgehaltenen Quelle mit verdoppelten Kräften. In diesem Jahre war es, dass mein Onkel anfing, die unausgesetzte Gewohnheit zu vernachlässigen, täglich reine Wäsche anzulegen, sein Barbier ungebraucht weggehen zu lassen und seinem Wundarzte kaum so viel Zeit zu lassen, dass er seine Wunde verbinden konnte, um die er sich so wenig bekümmerte, dass er ihn unter 7 Malen, wenn er ihn verband, nicht einmal fragte, wie es sich damit anließe. Und eines Morgens, als er ihn auf der Treppe kommen hörte, schlug er seine Bücher zu und warf seine Instrumente beiseite, um ihm über die Verzögerung der Kur den Text zu lesen, welche, wie er zu ihm sagte, doch wohl in der Zeit hätte gewiss zustande gebracht werden können. Er sagte viel von dem Elend, das er ausgestanden hätte, und von dem Verdrusse seiner vierjährigen melancholischen Gefangenschaft, hinzufügend, wenn es nicht noch das freundliche Gesicht und die liebreiche Aufmunterung des Besten unter allen Brüdern getan hätte, dann wäre er längst unter seinen Trübsalen erlegen. Mein Vater war dabei. Meines Onkels Beredsamkeit brachte ihm Tränen in die Augen. Sie war unerwartet. Mein Onkel Tobi war von Natur nicht beredter Lippen. Desto größer war die Wirkung. Der Wundarzt war ganz betreten, nicht als ob für diese und noch größere Zeichen der Ungeduld keine Gründe vorhanden gewesen, sondern es war ihm ebenfalls unerwartet. In den 4 Jahren, da er zu ihm gegangen, hatte er gar nichts dergleichen in meines Onkels Betragen gemerkt. Niemals war ihm ein einziges unglimpfliches oder missvergnügtes Wort entfallen. Er war bis dahin beständig lauter Geduld, lauter Folgsamkeit. Das Verlangen nach Leben und Gesundheit ist dem Menschen in seine Natur gepflanzt. Die Liebe zur Freiheit im Handeln und Sein ist eine damit verschwisterte Leidenschaft. Diese hatte mein Onkel Tobi mit seinen Nebenmenschen gemein, und das eine oder andere wäre allein schon hinreichend gewesen, seinen ernstlichen Wunsch zur Gesundheit und ins Freie zu gelangen, daraus zu erklären. Ich hab's Ihnen aber schon vorher gesagt, dass in unserer Familie nichts auf die gewöhnliche Art zuging. Und aus der Zeit und der Art, worin sich der ernstliche Wunsch in dem gegenwärtigen Falle äußerte, wird der scharfsichtige Leser die Vermutung schöpfen, dass dazu eine andere Ursache oder ein anderer Haken in meines Onkels Kopfe vorhanden sein müsse. So war's. Und es ist der Zweck des nächsten Kapitels, ans Licht zu bringen, was für eine Ursache oder ein Haken das war. Danach wird es Zeit werden, nach dem Kamin im Wohnzimmer zurückzukehren, wo selbst wir meinen Onkel Tobi mitten in seiner Phrasis haben stehen lassen.